die Scheiße mit der hier könnt ihr vergessen. Die Scheiße mit der hier könnt ihr vergessen. We'll be right back.